Herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, zur Folge 23? herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge. Sucht euch eine Folge aus. Nur im Stress. Müsste aber, glaube ich, 23 sein. Oh, Rainer ist im Urlaub, ist auch nur im Stress. Rainer, der Urlaubsrainer. Ja. Das, und kümmerst dich um Dinge, die eigentlich gar nicht wichtig sind, sondern nur zeitaufwendig. Ich könnte von Hunderten ins Tausende kommen, was ich zu erzählen habe. Ja, dann leg los, ne? Okay. Okay. Also erstmal fangen wir mal mit was an, was mich gerade brandaktuell gerade richtig genervt hat vorhin. Ich habe ein Video hochgeladen. Mhm. So. Habe ich gesehen, dass du eins hochgeladen hast, aber ich habe es noch nicht angesehen. Gut. Können wir ja drüber diskutieren. Mhm. Also, es ist eine Vlog-Folge, was die Leute sich gefreut haben, so was sie mal wieder gefordert haben, so mein Arbeitsalltag und habe ein bisschen was zusammengeschnitten. Das ist eine sehr interessante Folge, was ich so erlebt habe und bla bla. Mhm. Und unter anderem bin ich mit meinem PKW zum LKW gefahren, der auf einem Rasthof hier steht, wo wir Fahrradtausch machen. Mhm. Und bin in den LKW eingestiegen und habe meine Anfahrt zum LKW als Arbeitszeit nachgebucht an dem Gerät. Mhm. Mhm. Habe gesagt, Leute, vergesst das bitte nicht, wenn ihr zum LKW hinfahrt, dass ihr das als Arbeitszeit bucht, bla bla bla. Da war innerhalb von 5 Minuten der erste Kommentar drunter, bitte nicht vergessen, das ist keine Arbeitszeit, also nicht als Arbeitszeit nachbuchen. So, da sind mir das erste Mal die Synapsen aus der Kalotte geschossen. Ich habe gerade die Stirn gerunzelt, sieht man nicht, aber. Ich war mit dem Hund draußen und lese das und denke, boah, also. Wenn der LKW nicht auf dem Betriebsgelände steht, sondern irgendwo anders, wo du den tauscht und du fährst mit deinem privaten Auto zu diesem LKW hin, ist das Arbeitszeit. Richtig. Und die buchst du gefälligst nach. Man muss es nicht, aber laut Gesetz ist es deine Arbeitszeit. Sollte man vielleicht auch machen, weil wenn mal auf dem Weg dahin was passiert, blabiblub. Versicherungstechnisch sonst schwierig. Genau. Das ist ja genau das, was ich immer sage. Und da gibt es auch einige im Stream immer. Ich habe gesagt, ich fahre immer eine Stunde hin und zurück zur Arbeit. Ne? Also eine halbe Stunde hin, eine halbe Stunde zurück. Und ich habe gesagt, das ist Arbeitszeit. Ja. Und dass einige wollen das nicht verstehen oder kriegen es irgendwie nicht in die Birne. Aber ich weiß nicht, wo da das Problem ist. Gesetzgeber schreibt es doch ganz klar vor. Einer hat unter YouTube-Kommentar, das fand ich ganz gut, der hat auch drunter geschrieben, ich glaube bei TikTok war es, der hat drunter geschrieben, ist Arbeitszeit, mache ich nochmal auch, aber wenn es mal zu knapp wird von den Schichten, bla bla, dann lasse ich es mal weg. Ich weiß, es ist nicht richtig, aber im Grunde genommen ist es halt Arbeitszeit. Bin ich voll d'accord mit, vollkommen in Ordnung. Ja. Gut, ob man sich dann selber bescheißt, aber wir wissen, er hat auch drunter geschrieben, es ist halt das reale Leben, es ist halt manchmal, also da bin ich auch voll mit dabei. Aber drunter zu schreiben, so Halbweisheiten, das wäre keine Arbeitszeit. Alter, als wenn ich nicht wüsste, was ich da tue. Ich mache das doch nicht, poste das in einem Video, was, keine Ahnung, nach ein paar Wochen 20.000 Aufrufe hat und erzähle Kokolores, um Gottes Willen. Ja, naja, das, ich verstehe es auch nicht, was das immer soll, ne? So, na klar weiß ich, dass das schwierig, wir haben zum Beispiel eine Tour, das ist der Grund, warum ich diese lange Tour, die wir haben, eigentlich gar nicht fahre. Weil ich sonst mit der Zeit nicht hinkomme. Also diese Nörten-Hardenberg-Tour, weißt du? Ja. Weil da kommt dieses von Kiel nach Neumünster rumgeeier noch dazu. Und dann bist du raus. Dann bist du einfach raus, was die Zeit angeht. Und deswegen fahren das ausschließlich die Neumünsteraner, die also direkt in Neumünster wohnen. Oder halt im Notfall auch mal, wenn einer krank ist oder was auch immer. Dann halt auch mal ein Kieler, aber ansonsten die Neumünsteraner tatsächlich. Ja. Weil die Stunde, die am Ende fehlt. Ja, es ist, man kann, also weißt du, ich habe halt so ein Problem damit, wenn ich dann da so kommentiere, also es, manche Leute kommentieren, ich meine das ja auch nicht böse, es frisst mich nur einfach an, wenn Leute so völlig selbstbewusst so drunter schreiben, dass was ich da gemacht habe, quasi im Umkehrschluss nicht stimmen würde, statt einfach mal vorher zu googeln, so auf der Seite von der IHK, da steht es nämlich übrigens auch, ich bin nämlich mit dem Hund draußen gewesen und habe gedacht, da ein kleines bisschen Selbstzweifel gedacht, mal erzähle ich jetzt irgendwas, weil dann falsch, dann würde ich gleich einen Kommentar oben anpinnen, ey, yo, ich habe mich gehört, ich bin ja auch nicht fehlerfrei. Und habe aber während ich. Ja, aber es steht auch bei der BAG auf der Seite, oder Balm heißt es ja jetzt. Ja, bei der Balm. Und während ich mit dem Hund draußen bin, und das hat mich halt so genervt, dass wenn ich gerade mit dem Hund und abschalten will, sowas mich dann wieder triggert. Oh, das hat mich wieder so aufgeregt, ne? Ja, ja. Das, ich kenne das. Oh. So, oh, ganz schlimm finde ich TikTok-Kommentare. Junge! Geht bei mir eigentlich noch. Viel schlimmer ist mein Erdinger Weißbier, was ich mir eingegossen habe, was einfach so scheiße schäumt. Das stimmt damit. Kann sich mal jemand bitte an die Erdinger Brauerei wenden? Ich habe mal aus Spaß so einen Erdinger Weißbierkasten beim Angebot. Aber ich schaffe es, egal wie flach ich eingieße, also wirklich, dass es nur so Mühe rausläuft, es schäumt. Bis weil das Glas zu trocken ist. Jetzt klingelt's gerade, ne? Ich höre es nämlich. Scheiße, das Glas ist trocken. Verdammt. Das, ja deswegen aber, feuchten die das doch immer an, die Gläser. Also brauche ich Erdinger jetzt keinen Kommentar schreiben? Nee, ich glaube nicht, ne? Die antworten höchstens, boah, bist du doof. Also haben sie auch recht. Okay, weil zufälligerweise habe ich auch ein Erdinger Weißbier Glas. Also in der Aufnahme wirst du es sehen. Reiner Zufall. Weil normalerweise nehme ich immer... Also, normalerweise nehme ich immer mein FC Bayern 05er Hefeweizenglas. Das übrigens schon 23 Jahre alt ist. Da ist die Mannschaft von 2000, FC Bayern München Mannschaft von 2000 drauf. Du musst aber sehr vorsichtig mit umgehen. Ich habe zu meiner Freundin auch gesagt, egal wer dieses Glas zerstört, flüchtet. Seid ihr Flüchtlinge. Ich würde in Deutschland dann kein Asyl beantragen. Ich finde euch. Jetzt hat mir mein Vater mal geschenkt. Das ist halt ein Geist. Und jetzt habe ich mir das an, weil das dreckig war, habe ich mir ein anderes geholt. Das ist zufällig auch ein Erdinger Glas. Krass. Mhm. Zufälle gibt's. Ha, Wahnsinn. Mhm. Aber dann kommen wir gleich zum nächsten Thema. Ja, Frau Schmidt, die Katze ist drin. Das war ein Fehler. Egal. Bist du zufällig auch über den Kanal Kompetent und Freundlich gestoßen? Nee. Wer ist das denn? Da würde ich gerne mal drüber diskutieren, Alter. Da würde ich gerne mal drüber diskutieren. Also A, was ist das? YouTube also, oder TikTok? Oder Twitch. Twitch-Kanal. Twitch. Mhm. Wie heißt der? Kompetent und freundlich. Okay. Alles zusammengeschrieben. Musst du mich abholen, kenne ich überhaupt nicht. Du kennst aber Hartz IV TV. Ja. Ja, und das ist dasselbe auf Twitch. Nee. Und das ist einfach... Warte. Ey, die haben so einen Start gemacht. Ist das eine Tussi und so ein dicker Typ im Hintergrund? Ja, genau. Das habe ich bei TikTok ganz viel gesehen. Alter. Die heißen so? Die heißen kompetent und freundlich, ja. Okay, ich habe bei TikTok immer so Ausschnitte gesehen von so einer, ich sag mal, Ende 40-Jährige, kurze Haare, etwas rötlich, die sitzt ganz vorne mit so einem Headset. Richtig, und genau. Und im Hintergrund siehst du, in den Kommentaren wird der immer betitelt als ein Ogre, der manchmal an seinem Schreibtisch einschläft und mit dem Kopf auf die Platte knallt. Richtig, ja. Wo es denn ab und zu mal Umfragen gibt im Livestream, ob er mit dem Kopf aufschlägt oder nicht. Okay, ich wusste nicht, wo die sind. Kompetent und freundlich. Okay, ich habe da noch nie reingeguckt. Und weißt du, was mich so richtig hart triggert? Ich kann es dir sagen, weil die so wahrscheinlich so viele Zuschauerzahlen haben, ne? Richtig, die fangen im März an zu streamen dieses Jahr. Ja, und haben jetzt im Schnitt, glaube ich, 1700, 1800 Viewer. Ja, das ist alt, ja. Und jetzt, das betrifft ja nicht nur mich als Streamer, sondern auch alle anderen, die sich den Arsch aufreißen da draußen, ja. Die versuchen, Content zu liefern. Ja. Ja. Und sehen dann sowas. Und das fuckt ab. Da bin ich ehrlich. Da bin ich wirklich, selbst Papa Platte sagt so, im vollironischen Stil, ja, da wird ja halt auch Content geliefert, ne? Ja, und regt sich dann auch auf, zu Recht, dass er zusammen mit Chef Strobel weniger Zuschauer haben, so, ne? Ja, das ist halt dieses, die werden auch wahrscheinlich nicht sehr viel Geld-Support haben. Das weiß ich jetzt nicht, ja, also. Okay, aber die fallen so, ja, okay, und da, die werden, glaube ich, das auch nicht steuerlich, also ich habe mal in dem einen TikTok, dass er gesagt hat, der Oga aus dem Hintergrund gesagt hat, dass sie das Gewerbe wohl angemeldet hat oder so. Sagen wir mal so, wenn sie es dadurch schaffen, aus dieser Armut rauszukommen würden, nur angenommen jetzt, dann ist es vollkommen in Ordnung, wenn dann jemand... Dann bin ich auch fein damit, ja. Ja, genau, okay. Aber die haben nur deswegen diese Zuschauerzahlen wegen Fremdscham und weil sich die Leute drüber lustig machen. Richtig, genau. Und das ist das, was mich stört. Und jetzt die nächste Frage. Entwickelt sich Twitch Deutschland gerade zu Hartz IV TV? Gibt's noch was? Also wenn ich das sehe, ist das so? Gibt es noch einen Kanal, der da ähnlich ist, oder wie? Nee, aber die Zahlen sprechen ja für sich. Und was glaubst du, wenn das die anderen Harzer alle mitkriegen? Also die Dauer. Ja. Ich weiß nicht, wie man das freundlich ausdrücken soll, um Gottes Willen. Aber es gibt ja diese Leute, die einfach keinen Bock auf Arbeit haben. Ja. Und weiß Gott nicht alle. Es ist ja Gott sei Dank nur ein kleiner Teil. Aber es gibt die gibt's halt. Es gibt ja da noch, wie heißt der, Dieter. Ja, der mit seinem Hut, mit seinem braunen. Super lieber Typ. Ich mag den voll. Ja. Aber der macht ja auch nichts anderes, als sich zu besaufen. Richtig, genau. Volles Orchester. Und ein bisschen Schlager hören so nebenbei, ne? Genau, volles Orchester und bis er nicht mehr sprechen kann. Und ich sag mal so, damals hat es ja auch angefangen mit Axel. Da fing das, glaube ich, damals an. Der hatte ja auch mega Zuschauer gehabt, weil er sich auch hemmungslos besoffen hat. Und ich glaube, es sind viele dabei, die dann mittrinken von zu Hause aus. Damit die nicht alleine sind, ne? Im Kopf. Ich kenne das tatsächlich, ich hatte damals viel Kontakt zu Berlinern. Ich weiß nicht, sagt dir der Name DJ Desu was? Mm-mm. Das ist der Produzent von Sido. Ah. Und mit denen hatte ich damals, die hatten so ein Underground-TV auf Twitch tatsächlich, das hieß 51TV. Mhm. Du kennst den Propagonisten, also den kannte ich halt damals ganz gut, ich hatte mit denen auch Privatkontakt gehabt, der Tanju, heißt er mit Vornamen. Mhm. Den kennst du bestimmt, Playboy 51 aus Reinickendorf. Ach ja, natürlich. Ja. Genau. Klar. Und das jetzt, war nicht, jetzt klingelt. Genau, das war nichts anderes. Ich habe damals tatsächlich den 51 Fanclub gehabt. Es ist schon lange, lange her, aber die Berliner kennen mich da ja noch. Und da war das auch nichts anderes. Ich habe zugeguckt und habe halt mitgesoffen, während die sich da komplett weggeschallert haben. Und wenn ich allein zu Hause war, habe ich da halt, also ich kann es irgendwo fühlen bei diesen Saufstreams, bla bla. Ja. Aber bei diesen Hartz-IV-TV wird es nichts mit dem Saufen zu tun haben, sondern dass die Leute einfach nur gucken, mein Gott, sind die doof. Und das ist auch der Grund, warum armes Deutschland auf RTL 2 so gut läuft und so weiter. Ja, ja. Das ist halt dieses Phänomen. Und da werden wir, also du, da haben wir ja auch ganz offen drüber gesprochen, wenn du jetzt kein LKW fahren würdest, würdest ganz normal jetzt nur Gaming-Stream, bla bla, würdest du dieselbe Zuschauerzahl haben wie ich wahrscheinlich oder ein bisschen mehr, weil du Twitcher bist. Und wir werden nie einer der Großen werden, oder ich mit meinem Just Chatting, weil dafür bin ich zu unspektakulär vor der Kamera. Ja, das geht mir genauso. Und noch dazu sind wir in einer Nische unterwegs, in einer sehr kleinen Nische unterwegs. Ja. So, natürlich, das ist ja auch gar nicht meine Absicht, sonst hätte ich das ja gar nicht angefangen so mit oder weitergeführt mit dem LKW-Stream. Weil das muss man sich vorher schon bewusst sein, dass du damit nicht Millionär wirst. So. Nee, ja. Nee. Ja. Und oder ein zweiter Montana Black oder whatever so, ne? Ja. Aber wenn ich nehme jetzt einfach mal andere Streamer auch, ja, die sich wirklich den Arsch aufreißen, gibt's die ganz wirklich viele. Guten Content bieten, ja, und stolpern dann über diesen Kanal kompetent und freundlich. Und mein Gott, ich mag den Kanal nicht. Ich bin offen und ehrlich. Ich habe noch nicht einmal reingeguckt, ich kenne nur diese Kurzclips. Ich habe da durch ein paar Kommentare bin ich da drauf gestoßen. Ich denke, was ist denn kompetent und freundlich? Dann kommt Elrex hier, unser Podcast-Master. Sagt, hier musst du mal gucken und so. Ich denke, was muss ich da gucken? Schick dir mir den Link. Ich gucke da rein, die waren gerade live. Ich denke, ich fasse es nicht. Junge, siehst du im Hintergrund, wie der dicke ältere Mensch da an irgendeinem Mixer arbeitet, weil er wahrscheinlich kaputt war. Und währenddessen er schraubt, wegpennt, Alter. Ich denke, Junge, säuft der also, denn oder warum pennt der immer weg? Ich so lange habe ich nicht geguckt, weil ich weiß es nicht. Kurzclips sehe ich nichts trinken, aber die streiten sich ja öfters mal. Ja. Und das, vielleicht ist der auch krank, aber auch dann zeigt man das nicht. Nee, es ist. Also, aber Rainer, du kannst aufhören mit dieser Moralkeule. Es hat keinen Sinn in unserer Gesellschaft. Nein, überhaupt nicht. Ne? Ich finde es halt nur schade, dass. Wie gesagt, dass da draußen sich die Streamer den Arsch aufreißen, um Content zu liefern, ja, und die Zuschauer letzten Endes bei Hartz-IV-TV hängen, wie bei RTL 2. Junge, das ärgert mich wirklich. Es ist insofern vieles so ungerecht, also, oder beziehungsweise manches ist einfach, man kann es nicht erklären. Ich will mal folgendes Beispiel geben. Wenn ich zum Beispiel Apex gezockt habe oder World of Warships, dann bin ich ein im oberen Mittelfeld guter Spieler. Also ich, ja, weil ich zocke ja schon seit meinem 17. Lebensjahr Ego-Shooter und bla bla. Ich bin gar nicht schlecht, aber ich habe jetzt auch nicht die Profi-Settings und auch nicht den Rechner dazu, dass ich die besten FPS-Zahlen, bla bla hin und her. Aber ich mache schon den einen oder anderen 16, 17, 18-Jährigen nass. Je nach Skill-Level. Also ich bin jetzt nicht einer, der da völlig verloren rumläuft. Ob es jetzt bei PUBG war oder bla hin und her. Aber dennoch. Ja, geht mir ähnlich übrigens. Ich sag also mal als bei COD. Ich sag, mal als ich sag mal als Beispiel Montana Black, den ziehe ich ab. Ja, locker. Ich war so erschrocken, als der CSGO auch gespielt hat. Genau, oder. Ich denk, was macht der denn da? Genau, oder ein Trimax und so. Aber die haben es auch selber gesagt, dass sie keine guten Spieler sind. Die haben halt das Glück des Hypes und diese Bubble, in der sie sind. Und dementsprechend haben sie halt so viele Zuschauer. Obwohl man ja, gucke ich ja gerne Streamer zum Beispiel. Gerade wenn es Apex ist, sind viele amerikanische, die ich da gucke, die einfach so ein geiles Gameplay liefern, wo ich einfach da sitze und verliere mich nach einer halben Stunde zugucken und ich sitze einfach nur da und gucke denen zu, weil ich einfach so baff bin, wie geil die aimen und allen Kram. Ja. Mhm. Die haben es dann aber auch verdient, aber es gibt halt welche, ich will jetzt nicht sagen, dass Monte oder ein Trimax das nicht verdient haben, aber was ich damit sagen wollte ist, eben rein theoretisch müssten die Leute mit die meisten Zuschauer haben, die am besten abliefern und sich richtig Mühe geben, genauso wie bei Judge Chatting. Mhm, genau. Aber leider ist die Welt nicht so. Ja, das. Ich habe mir da vorher nie einen Kopf gemacht, wenn ich ganz ehrlich bin. Also erst, als ich das gesehen habe. Also ich schon. Ich könnte zum Beispiel von Twitch jetzt nicht leben und auch von Judge Chatting nicht. Ich habe da meine festen Zuschauer. Bin auch super stolz drauf, dass ich da immer so im Durchschnitt so 80 bis 100 irgendwas habe. Man muss sich auch mal verallgemeinern, dass ich hier sitze und erzähle denen was und 80 Leute hören mir zu. Das ist schon, also viel mehr passiert ja nicht. Ja, genau. Und da muss man sich auch immer vorstellen, stell dir vor, die sitzen da draußen bei dir auf der Straße alle mit dem Stuhl und hören dir zu. Das ist ein ganz anderes. Also auch wer immer sagt, so, ja komm, du hast da nur 20 Zuschauer. Ja, sabbel mal live vor 20 Zuschauern. Ja, genau. Ja? Habe ich auch einen gehabt, der auch gesagt hat, kennst du die Leute? Bei mir ist es, kommt ganz selten vor, aber jetzt, ich glaube, vor 2 Monaten war mal wieder einer, GTD, bei dir war auch mal früher mehr los. Ja, halt dein Maul, ey, bei dir ist gar nichts los. Ja, genau. Wenn das, keine Ahnung, ein Streamer sagt, der 15 Jahre im Geschäft ist, ey. Ja, aber nicht von einem Zuschauer, ganz ehrlich. Also, bei einem Zuschauer, bei dem gar nichts los ist, ja, also, weiß ich nicht. Ja, wenn ich World of Warships spiele abends zum Beispiel, gucken auch nur 20 Leute zu. Streame ich es vormittags, dann gucken da auch schon über 100 Leute zu, weil die Leute dann nebenbei den Stream irgendwie anhaben oder so ein Kram, weil vormittags ist halt so eine, da ist die Konkurrenz nicht so groß. Ja, genau. Aber ich bin halt nicht als Gamer, das muss man sich vor Augen halten, ich bin nicht als Gamer bekannt geworden. Ja. So geht's mir auch. Genau. Und das muss man immer relativieren. Und wir streamen ja nicht in der Prämisse. Klar, es ist wünschenswert, wenn man sich vergrößert und viel mehr Zuschauer hat und bla bla bla. Aber wir spielen, wir streamen ja nicht mit der Prämisse, okay, heute knacke ich 500, heute knacke ich 2000 Zuschauerrekord. Mhm. Mit dieser Prämisse gehe ich ja gar nicht online. Ich gehe online, weil ich weiß, okay, ich habe meine roundabout 80 Leute und die wissen, dass ich sonntags 19 Uhr immer Just Chatting anhabe. Und dann freue ich mich, die zu hören, die zu lesen und krieg den einen oder anderen Support natürlich, ist auch mit dabei und wir blödeln ein bisschen rum und dann bin ich halt wieder offline, aber das ist für viele auch einfach ein Ritual abends, 19 Uhr meinen Stream-Kanal anzumachen. Richtig, genau. Außer letzte Woche, da warst du, glaube ich, nicht online, oder? Doch, ich habe nur eine Stunde oder anderthalb. Ich bin heute auch kaputt. Ach so. Ich bin so kaputt. Ich bin seit heute Morgen um 3 Uhr wach, Alter. Weil normalerweise ist es so, ich mache ja die Podcasts fertig, so bla bla bla, lad alles hoch. Ja. Und dann gehe ich auf deinen Kanal und da warst du nämlich nicht online, ja. Aber, oder ich war zu langsam mit dem Schnibbeln und so, das kann auch sein. Also ich habe immer mehr, ich habe mit meinem Vater darüber gesprochen, kommen wir auf das Thema Nachtschicht zum Beispiel. Mhm. Egal wie schön ich es mir reden möchte, im Kopf bin ich natürlich weiterhin, wie vor 6 Jahren, 8 Jahren hat sich nichts geändert. Ja. Aber ich merke immer mehr, dass mein Körper mit dieser, ich habe ja nun eine Woche jetzt dann quasi frei, was ich mit YouTube und allen Kram an mich beschäftige und eine Woche Nachtschicht, die ich jetzt hatte. Und ich komme immer schlechter aus diesem Nachtschichtrhythmus in den normalen wieder rein, beziehungsweise auch umgekehrt. Ja, ich kenne das. Ich bin, hat mein Vater vorhin auch gesagt, was willst du mir erzählen? Ich habe das 45 Jahre gemacht. Ja. Ich sage ja, ich merke das jetzt. Guck mal, ich war gestern Abend, Freunde, war ein bisschen sauer, weil wir ja Samstag unseren Filmabend haben. Wir haben uns einen Film angeguckt, den ich nicht empfehlen kann, Creed 3. Das ist ein Boxfilm. Ja. Ich weiß nicht, kennst du Rocky? Ja. Ja, klar. Natürlich. Apollo Creed, der, ja, der Dunkelhäutige, das ist dann ja quasi die Fortsetzung, das ist sein Sohn, der auch boxt. Aber das war von der Story her, kommt es immer noch nicht an Rocky ran. Katastrophe. Geht nur um Geboxe, bla bla, aber da ist keine Story hinter. Also hat mir nicht gefallen. Egal. Mhm. Und nach dem Film war ich so kaputt. Also wir haben den angefangen um, weiß nicht, 18 Uhr oder keine Ahnung. Ich sag mal so, um 8:30 bin ich ins Bett gegangen. Weil ich arschmüde war. Ja. Ich war von der Woche einfach kaputt. Und dementsprechend bin ich heute Morgen um 3.30 Uhr aufgewacht und aufgestanden. Seitdem bin ich wach. Ich fühle mich wie Kunstrasen. Seit um 3.30 Uhr? Seit 3.30 Uhr heute Morgen bin ich wach. Ich fühle mich wie Kunstrasen. Ich sag's dir, wie es ist. Da war ich ja noch nicht mal im Bett. Gratuliere. Und dementsprechend fühle ich mich auch. Ich überlege, ob ich den Stream ausfallen lasse oder nur kurz, aber ich bin arschmüde. Ja. Ich komme halt immer schlechter mit diesen, den Nacht-Tag-Rhythmus-Wechsel komme da immer schlechter rein. Ja, ja. Das war für mich tatsächlich schwierig, als ich krank war. Das hört sich jetzt völlig verblödet an, ne? Aber ich habe ja nur Nachtschicht. Hm. So, und wenn du krank bist, hast du halt Arzttermine und die sind nicht nachts. Die sind nämlich tagsüber. So. Und dann komm mal in diesen Tagrhythmus rein. Ja, ja. Junge, ich bin einmal zum Arzt gegangen, dass der nicht gefragt hat, ob ich nicht langsam mal einen Sarg will, das ist auch alles. Ja, so, weil du morgens nicht funktionierst als Nachtschichtmensch. Ja. Nee, absolut nicht. Du kommst da so rein, so, und dann gibst du Termin. Also es fängt ja schon an bei der Terminvergabe. Wann können sie denn? Um 8? Ich sag, 8 Uhr? Diese Uhrzeit gibt es? So. Ja, ja. Ach du, wann wollen Sie denn? 7.30 Uhr lieber? Ich sag, Gottes Willen. Mach doch mal 17.30 Uhr, was ist mit dir? Und dann kommst du quasi an, du lässt die Schultern hängen und deine Fingernägel schleifen so auf dem Asphalt, weil du die Arme so weit runterhängen lässt und den Kopf so nach vorne, weil du schleppst dich mit letzter Kraft da rein. Ja, ja, das ist halt echt so, ne? Das ist so schwierig. Ja. Also einer, der nicht im Schichtsystem arbeitet, der kann sich das, glaube ich, gar nicht so richtig vorstellen. Also so ging es mir damals, ne? Ja, also, voll. Aber das Wechselschichten jetzt nochmal zu fahren, im Großraumtransport war das ja so, ne? Ganz oft hast du denn mal tagsüber gearbeitet, hast gepennt und bist nachts gefahren. So. Und das war vor 10 Jahren war das noch gar kein Problem. Überhaupt nicht. Jetzt würde ich mir richtig einen abbrechen. Also ganz sicher sogar. Ich weiß auch, woran bei mir liegt, ist der Akku leer. Ich habe ja seit 4 Jahren keinen Urlaub mehr gehabt. Ich kenne das auch. Ich bin einfach fertig. Und wenn ich drüber nachdenke, dass ich nächsten Monat mit D-Max nach England fahre, die Woche, dann graut es mir jetzt schon vor, weil da werde ich nicht fitter sein. Er nimmt dann die ersten Folgen auf, die dann heißen Herr der Augenringe. Ja. Ich werde nur Sonnenbrille tragen. Mir scheißegal, ob sie mich im Internet weghaten. Macht einen cool. Ist mir scheißegal, ich habe nur Sonnenbrille auf. Nachts, tags, mir egal. Ja. Scheiß drauf. Ich habe in meiner Liste für Themen, in der Liste, wo ich Themen aufschreibe, hatte mich, frühstücken mir das gerne ab, ein neuer, treuer Zuschauer, der jetzt auch manchmal bei mir im Stream ist, ist der Lars. Ich habe es mir extra hier markiert. Der hatte mir geschrieben, hey, er findet unseren Podcast sehr klasse, seit eine Sprachnachricht geschickt. Per Instagram bei mir. Das funktioniert übrigens wunderbar. Wenn ihr Themen, schreibt mich bei Instagram an. Er fände es mal cool, wenn wir das Thema aufmachen würden, weil er findet es völlig, völlig veraltet. Das Thema 60 auf Landstraßen für LKWs. Habe ich tatsächlich auch die Nachricht bekommen. Also jetzt nicht von demselben Zuschauer, aber genau. Genau, jetzt was ist deine Meinung? Jetzt, ich hab's gesehen. Jetzt hat er es auch noch geliked. Ja, also, ich hab's geliked, damit ich weiß, dass ich es abgehakt habe. Ja, okay. Ja, ich find's tatsächlich auch veraltet. Voll. Na klar, hatte das früher einen Sinn. Da haben die Bremsen von so einem LKW auch noch anders funktioniert. Und manchmal gar nicht. Und dann bist du nämlich gerollt. Das kann heute nicht mehr passieren übrigens. Ja, also, nur mal, um das mal kurz zu erwähnen. Also es gab ja in den 80er, gab's doch mal da, ich weiß gar nicht, irgendwo Nähe Kassel, diesen schweren Unfall, ne? Mit der Eisdiele. Der oder Eisdiele. Der LKW. Ja, ja, dass der LKW voll in so eine Eisdiele rein, ungebremst. Ja. Es gab etliche Tote und so. Und das wird heute nicht mehr passieren. Es sei denn, du fährst mit Absicht ungebremst da rein. So, aber nicht, weil die Bremsen versagen. Und na klar, kommt denn sowas zustande wie, hey, auf Landstraßen nur 60 wegen der Sicherheit, hier, da, bla, blub. Heute sind die LKW so sicher, die könnten in der Theorie jetzt, bitte nicht auf mir rumhacken, in der Theorie könnten die auch 100 fahren auf der Landstraße, genauso wie PKWs. Was ich jetzt auch für bedenklich halten würde, aber es würde gehen, ja. Von den Bremsen her. Und ich weiß nicht, warum Deutschland und einige andere Länder, es sind ja nicht alle, da so hinterherhängen und nicht mal das Speedlimit, wollte ich gerade sagen, also die Tempo-Geschwindigkeitsbegrenzung, einfach mal hochsetzen für LKWs. Das würde viel weniger Stress geben, ja. Es würde zu weniger Überholmanövern führen von PKWs. Und dadurch resultierend bin ich der Meinung, auch weniger Unfälle. Aber gut, erzähl du was dazu, Kai. Ja gut, früher waren die Bremsen der LKWs damals mit Trommelbremsen ausgestattet, die dann halt schnell zur Überhitzung neigten. Dementsprechend galt ja früher der Spruch, so schnell wie du den Berg hochfährst, so schnell sollst du ihn auch runterfahren. Hat die Bewandtnis, dass durch die Schwere, die du berghoch fährst, also langsam du dann da hochkommst, bist du halt entsprechend beladen. So langsam sollst du noch bergab fahren, beziehungsweise dann halt mit einem niedrigen Gang eingewählt, also manuell. Die Automatik hat sich ja damals noch nicht durchgesetzt gehabt, damit die Motorbremse quasi das eigentliche Betriebsbremsen unterstützt, damit eine Überhitzung nicht sehr früh einsetzt. Mhm. Und heute sind ja die Bremsen mit Druckluft, hydraulischen Bremsanlagen ausgestattet, was und Scheiben gebremst, alle Bremsen. Dementsprechend ist das ein Unterschied, da kann man nicht nur sagen Tag und Nacht, sondern das ist ein sehr, sehr, sehr weiter Fortschritt. Die Gesetze sind aber noch aus der Zeit der Trommelbremsen. Und dass Deutschland da sich nicht rührt, liegt einfach daran, weil wir Deutschland sind. Das ist in vielen Richtig. Punkten verpennen wir einfach immer alles. Guck mal, zum Beispiel Amerika, soweit ich mich erinnere, in meinem übermüdeten Kopf ist es zum Beispiel so, dass du ja nicht mal ein Tempolimit hast für LKWs. Daher kommen auch immer diese Clips, wenn ein LKW ein PKW auf dem Highway überholt, liegt einfach daran, dass die Geschwindigkeitsbegrenzung für alle Verkehrsteilnehmer gilt. Also für LKWs sowie PKWs. Das weiß ich tatsächlich gar nicht genau. Bitte gerne berichtigen. Ich meine, dass es ein allgemeines Speedlimit in Amerika gibt. Das setzt aber nicht, klassifiziert nicht, ob es der PKW ist, der LKW ist, das Motorrad, sondern es gilt für alle das Speedlimit, egal wer es ist. Ja. Und deswegen können die auch 130 fahren. Das ist geil. Genau. Ja, und aber auch nicht überall, ne, übrigens. Also in einigen Bundesstaaten dürfen sie 130 km/h fahren. Genau, so. Was man damit sagen wollte, ist, dass der LKW mittlerweile so schnell, je nach Beladungszustand natürlich, aber der LKW mittlerweile fast sogar besser bremst als ein PKW. Natürlich Beladungszustand etc. ein bisschen natürlich übertrieben, aber ein LKW bremst so krass mittlerweile, dass bis 60 völlig veraltet ist. Ja. Ich finde auch ein 80 auf Autobahn einfach veraltet, weil 100, so wie es in England ist, wäre vollkommen in Ordnung. Wir leben in einer schnelllebigen Zeit und dieses 80 ist auch von damals und das ist ein völliger Nonsens, völliger Quatsch, aber wenn wir darauf warten wollen, bis da in Deutschland da in dem Punkt mal, also stell dir mal vor, ein Politiker würde sagen, ich kenne eine Partei, die das übrigens fordert. Es gibt eine. Ja, es gibt eine Partei, aber das möchtest du nicht hören. Wahrscheinlich, ich kann es mir schon denken, okay. Ja. Ist nicht so mein Ding. Es tut mir leid, es geht mir ja nicht darum, jetzt zu werben für irgendeine Partei. Ich sag dir einfach nur, die einzige Partei, die mir bekannt ist, die das tatsächlich in ihrem Pamphlet drinnen stehen hat, wenn sie in der Macht wären, würden sie das ändern, weil das überall ist tatsächlich, man kann es nachlesen, die AfD. Die AfD hat tatsächlich drinnen stehen, dass das 60 auf Landstraßen für LKWs über 7,5 Tonnen veraltet ist und muss hochgesetzt werden. Steht drin. Ich weiß das deswegen für die Recherche, für die neuen Änderungen für nächstes Jahr. Du weißt es, ich beschäftige mich gerade damit. Ja. Und da habe ich das tatsächlich bei denen gelesen, bei keinen anderen. Nur wollte ich nur mal am Rande erwähnen. Es soll jetzt kein, nicht, dass ich sage, ihr wählt die jetzt wegen das, sondern ich wollte es nur mal sagen. Und nee, also dann bleibe ich lieber ein Leben lang auf 60, bevor ich die, ist egal. Aber im gleichen Atemzug finde ich es sehr traurig, dass die anderen Parteien da nicht mal auf diese Scheiße kommen. Ja, ja. Das finde ich so traurig. Das stimmt wohl, ja, das ist wohl. Ne? Und es wäre einfach, es würde einfach, pass auf, dieses 60 auf der Landstraße ist insofern gefährlich. Früher war der Verkehr viel, viel weniger, auch auf Landstraßen. Und die Autos waren damals auch nicht so rasant und schnell wie heute. Ja. Und das Zeitalter ist einfach schneller geworden. Der Planet dreht sich zwar in derselben Geschwindigkeit, aber die Menschen, die auf dem Planeten sind, beziehungsweise in Deutschland, die drehen sich viel mehr schneller im Kreis und manchmal im Kopf auch als früher. So, und durch dieses 60, du kennst es selber, Rainer, durch dieses 60 auf Landstraßen sorgst du dafür, dass Pkw-Fahrer ein waghalsiges Überholmanöver an den Tag legen, wo man selbst im Lkw Angst und Bange kriegt. Ja, ja. Weil denen das einfach zu langsam ist. Na klar. Ich kann das aber auch ein Stück weit nachvollziehen, da bin ich ganz ehrlich. Ne? Ja, auch. Also, deswegen, und ich weiß, das wissen wahrscheinlich auch viele nicht, dass wir Lkw-Fahrer zum größten Teil tatsächlich so oder so schon die Geschwindigkeit überschreiten. Auf eigenes Risiko. Auf eigenes Risiko, genau. Auf Landstraßen fahren ganz viele anstatt 60, nämlich 70, um genau sowas zu vermeiden. Ne? So waghalsige Überholmanöver. Ja. Weil es gibt den einen oder anderen Verkehrsteilnehmer, der überlegt sich das dann sehr wohl, wenn einer mit 70 vorwegfährt, ob er dann überholt. Mit 60 überholt fast die breite Masse komplett. Also weil das ist so. Weil du als da kommen selbst die Radfahrer an. Was? Ja, mit dem E-Bike schon bald. Aber weil du einfach wirklich als Verkehrshindernis, du nervst. Und das Problem ist einfach für die Leute, die keine Lkw fahren, um euch abzuholen, die Pkw-Fahrer überholen dann auch wirklich an Stellen, wo sie manchmal nicht die Gegenverkehr einsehen können, überholen und scheren dann manchmal gezwungenermaßen bei Gegenverkehr kommt, so dicht vor dir wieder ein, dass du fast von der Straße gedrängt wirst. Und es kam da schon auch so oft zu bremslichen Situationen, die ich erlebt habe. Seitdem fahre ich auch nicht mehr 60. Und also, um dich abzuholen, lieber Lars, wir sind da einer Meinung, es ist vollkommen nicht mehr zeitgemäß hin und her, aber bis diese Leute da, die Verkehrstagung in Goslar, das eher verbieten sie noch, also Funken haben sie verboten, vielleicht verbieten sie auch bald das Führer in den Führerschein, bevor die sinnvolle Texte machen, Gesetzestexte machen, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Ja, das mit dem Funkgerät habe ich auch nicht verstanden. Und die können mich mal am Arsch lecken. Richtig, jeder, der mir zuhört, auch. Ihr könnt mich mal am Arsch lecken, ich nehme das in der Hand. Und wenn ihr der Meinung seid, wirklich, nein, ich sage genau das habe ich auch gesagt. Ihr könnt mich am Arsch lecken. Das ist mir auch völlig Wurst. Also, das ist so schwachsinnig und so unnötig wie der am Papst, ist egal. Aber Funken ist im Grunde genommen runtergebrochen ein Sicherheitsfaktor bei uns in unserem Job. Ja. Wenn ich irgendwo lang fahre und mir funkt einer in der Kurve gegen, hey, pass auf, nach der Kurve, da ist ein Auto liegen geblieben. Und ich habe den nicht richtig verstanden. Oh nee, ich darf nicht ans Funkgerät gehen. Ah, aber komm, dann fahre ich einen Tunnel durch den durch, oder was? Also, es ist doch auch, die tun ja gerade so, als wenn wir Stunden Gespräche über Funk führen. Ja, genau. Eigentlich sind das doch zu 90% wirklich nur wichtige Informationen, die wir teilen. So. Kurz und knapp. Genau. So, oder ey, wie oft hatte ich das schon gehabt früher, dann knallt das vor dir und du weißt, du hast hinter dir eine Kolonne mit LKWs. Kurz, das Funkgerät, Achtung, Unfall, bremst mal runter. Ja, ne? Vorsicht, so, Stau vor euch und bla. Und dann grätschen die uns da rein. Ja, genau. Also das, ich weiß nicht, wer sich dieses Gesetz ausgedacht hat. In Goslar, diese Verkehrstagung der alten Greise. Der alten Greise. Gut, die sollten sich tatsächlich mal überlegen, das Land zu verlassen halt einfach. Ist einfach nur dumm. Es macht von sofern überhaupt keinen Sinn. Guck mal, wir greifen blind hoch und nehmen das Mic und haben es vor Augen. Wir tippen, erlaubt ist ja, dass du zum Beispiel auf dem Display tippst. Das ist ja erlaubt. Ja. Aber das Mic von oben in Hand nehmen und kurz reinspringen, das ist nicht erlaubt. Die meisten Mics haben genau einen Knopf. Ja. Es ist nur, was soll da gefährlich dran sein? Ich kann mich auch am Arsch nicht, ehrlich. Ja. Du hast in älteren LKWs hast du eine Zwölfgangschaltung, mit großer, kleiner Gruppe. Ja. Wollen die das jetzt auch verbieten? Das sind ja zwei Knöpfe. Ja, du musst splitten, da sind ja zwei Knöpfe dran. Ja, was ist los? Oh, ey, so, Junge. Null Ahnung von dem Job. Es ist ja, ich hab das fing ja an, Als ich meinen Motorradführerschein gemacht habe, da hatte die Sandra, also meine Fahrlehrerin damals, zu mir gesagt, sagt sie, oh Kai, ey, ich sag dir, jetzt muss ich mir ja neue hier Funkgeräte hier noch holen hin und her und sage, hä, wieso das denn, ist kaputt oder was? Nee, wir dürfen doch das, wenn ich hinter dir herfahre, wir dürfen das Funkgerät nicht mehr in der Hand nehmen. Dürft ihr als LKW-Fahrer doch auch nicht mehr. Was? Nee. Ja. Dafür gibt es Freisprecheinrichtungen fürs Funkgerät, die übrigens überhaupt nicht funktionieren, egal welchen Hersteller du nimmst. Das ist ein Gesetz, das ist so unnütz. Ja, aber mein Chef ist ja rumgelaufen, hat überall diese Freisprecheinrichtungen verteilt, ne? Wer? Und soll ich dir mal was sagen? 1:1 jeder Kollege von mir, kurz, ausprobiert hat es jeder, glaube ich, ausprobiert hat es jeder, für Scheiße befunden, zack, in die Seitentasche von der Tür, rums, weg damit. Wer ist damit rumgelaufen? Was, wie? Wer hat das angepriesen? Niemand hat das angepriesen. Ach so, okay. Mein Chef hat sich nur an die Regeln gehalten. Nee, das ist bei uns, bei Dutrans auch, wir haben oben so ein Taster. Da drückst du drauf und dann kannst du sprechen. Da ist halt quasi wie eine Freisprecherrichtung. Push to talk quasi. Genau. Richtig, genau. Genau. Und so in meinem LKW, auch bei den anderen, haben wir Fahrers wieder abgeschraubt und haben das normale Mic wieder dran gemacht. Ja, da wird sich, also das Gesetz können die gerne beibehalten. Ja. Ich sag das so, es wird sich niemand dran halten. Absolut niemand. Nein, und sie mischen sich da. Also, guck mal. Ich möchte die Statistik sehen, aus der hervorgeht, dass allein durch das Bedienen des Funkgerätes sehr viele Unfälle passiert sind. Ja, genau. Die würde ich auch gerne sehen. Da gibt es nämlich garantiert keine. Ja. Das war nur, pass auf, ich glaube, ich weiß, wie das zustande kam, dieses Gesetz. Bitte. Die saßen da, diese alten Greise, hatten gerade nichts zu tun, Langeweile, und haben dann so in die Runde gefragt, was machen wir denn jetzt für ein Gesetz? Und irgend so ein Klapskalli von denen ist dann auf die Idee gekommen, lass mal Funkgeräte verbieten. Anders kann ich mir das nicht erklären. Ohne Sinn und Verstand. Weißt du eigentlich, ist mir mal aufgefallen, welches Ritual wir LKW-Fahrer so gut wie nicht mehr benutzen, was ich aber noch kannte, als ich den Beruf angefangen habe? Hey, nee, erzähl mal. Ich weiß nicht, ob es nur eine Wahrnehmung von mir ist, aber ich kenne noch die Tradition von früher, die wir heute nicht mehr ausüben. So gut wie gar nicht mehr. Auf Landstraßen rechts blinken, dass der PKW überholen kann. Doch, das mache ich noch. Oh, du machst das noch, okay. Also ich sehe das ganz selten, dass das so gut wie gar nicht mehr gemacht wird. Aber es war. Ich glaube, da gibt es auch Schwierigkeiten mit dem Gesetz, ne? Ja, wahrscheinlich. Also, wahrscheinlich. Deswegen macht das keiner. Ja. Aber wenn ich fahre ja nur nicht viel Landstraße, ist ja immer nur ein kurzes Stück, aber komischerweise habe ich dann immer genau dann fast PKW hinter mir. So. Und wenn ich sehe, dass vorne frei ist, ey, dann blinke ich kurz, ob er das denn wahrnimmt oder nicht, ist mir im Grunde genommen egal, aber ich habe meinen Seelenfrieden, ich habe ihm signalisiert, vorne ist frei, er könnte, wenn er wollte. Und ohne Witz, wenn es denn zu dieser Situation kommt, da bedankt sich jeder LKW, PKW, ja, zu 100%. Ja. Ich mache eine kurz Warmblinkanlage an oder einer hält mal die Hand raus und so. Und so, das immer. Und ich denke, dass, wenn man das weiter so betreibt, also wie gesagt, wie nur, wenn die Strecke frei ist, ne? Um Gottes Willen, macht jetzt nicht immer hier Blinker rechts, ne? Ja, so. Ja, aber es ist so gut wie keiner macht's mehr. Und das war früher wirklich die Regel. Ja, das war wirklich eine Regel. Das war so eine ungeschriebene Regel. Genauso wie man hupt, wenn Kinder auf der Brücke winken. Ja, das ist ein ungeschriebenes Gesetz, das muss sein. Ja. Das sind wenigstens die uns noch mögen. Ja, na klar. Und die paar, die es noch sind, warum soll man die nicht pflegen, ne? So. Ja. Ne, aber das mit dem Blinken doch, ich kenn's und ich mach's auch noch. Ja, du kennst, noch. Ja, aber es ist, du musst mal, achte bitte mal drauf beim nächsten Mal, wenn du Kollegen vor dir hast, die Landstraße fahren, das kurze Stück, ob die es noch machen. Also ich hab's gesehen, es macht so gut wie keiner mehr. Nee, also wenn ich so drüber nachdenke, sehe ich das auch eher nicht mehr. Aber ich glaube auch, dass viele PKW-Fahrer, gerade die Jüngeren, das auch gar nicht kennen, ne? Die denken dann, hä, wieso will denn der jetzt hier abbiegen? Weißt du, was ich meine? Ja. Früher, klar, da hat sich sowas rumgesprochen. Allglatt, da wurde das in den Fahrschulen angesprochen, aber heute doch garantiert nicht mehr. Da müsste ich jetzt mal meine Fahrlehrer fragen. Nein, weil es auch nicht, wahrscheinlich also, vom Gesetzgeber ist es nicht erlaubt. Genau. Weißt du, was unser Gesetzgeber... Ja. Aber wollen wir nur den Leuten helfen, damit die nicht hinter uns verschimmeln, um denen zu sagen, hey, du kannst vorbei, bla... Ist von uns ein guter Wille, aber der Gesetzgeber hat da wahrscheinlich wieder irgendwas damit zu sagen. Ja, das ist so ein Relikt der 60 km/h auf Landstraßen. Ja, übrigens. Tatsächlich. So kommt das zustande. Da ich jetzt gerade auf die Uhr geguckt habe, muss ich mich beeilen, sonst kann ich schon wieder nicht Freund per TikTok gefunden Story erzählen. Die schon in zwei... Ja, die wolltest du schon... Ja. Ich kenne die Story schon und sie ist cool. Kennst du schon? Hast du mir doch schon privat erzählt. Ach so, okay, pass auf. Also, okay. Ja. Also, Leute. Ich wollte sie das letzte schon mal erzählen und ich glaube davor auch. Jetzt habe ich es abgehakt, jetzt muss ich sie erzählen. Pass auf. Also. TikTok. Ich gucke rein und mein Freund Daniel Schewe, Asphalt Cowboys bei D-Max, ist gerade live. Mit irgendeinem anderen Typen und irgendeiner Frau. Ich habe gedacht, okay, lange nicht mehr gesprochen, sitze hier unterm Rechner, ich mache eine Anfrage. Daniel nimmt mich an, ich komme in diesen gemeinsamen Stream mit rein. Sind wir zu viert. So, hey Daniel, yo, Kai, wie geht's, hin und her? Und Daniel sagt dann so, erstens ist hier German Truck Driver, den kennt ihr von YouTube bestimmt oder so. Und ja, kennen wir, hin und her. Und dann sagt der Typ, der auch mit in diesem Stream war, den ich nicht kannte, sagte, Kai kenne ich. Und sage ich, ah, cool. Und dachte so, er meint jetzt wegen German Truck Driver halt, ist ja nun nicht untypisch, dass man mich mal irgendwo kennt, gesehen hat. Und Kai, wir kennen uns, privat. Und ich gucke so auf mein Handy-Display, gucke den Typen an und denke, wir kennen uns privat? Also, ja. Wir hatten sogar mal dieselbe Freundin. Also, das ist sowieso geil. Also ihr müsst euch mal vorstellen, so richtig randommäßig, also noch verrückter wird es ja, was ich dann im Nachgang sage. Und ich sage, wir haben dieselbe Freundin gehabt. Ich sage, hoffentlich nicht zur gleichen Zeit. Er so, nee, du nach mir. Ich so, hä? Also ich saß da wirklich, hä? So, es war ja live, wir waren live, ne? Da haben über 100 Leute zugeguckt und ich saß, war wirklich sprachlos. Und und er dann so, ja, Sabrina, und dann Anfangsbuchstabe vom Nachnamen. Ich so, okay, ja, ist meine Ex-Freundin. Wer bist du? Ja, dein ehemals bester Freund. Christian. Und ich gucke auf dem Display, ich so, halt's Maul, Alter. Weil wir haben uns über 20 Jahre nicht mehr gesehen. Und na klar, ist auch ein bisschen korpulenter geworden, auch im Gesicht so, wie das halt, wenn man älter ist, ne, ist ja so, die Schilddrüse ist ja nicht mehr so wert, man geht mal ein bisschen in der Breite im Gesicht so, ist ja normal. Ich nicht nur im Gesicht. Ja, so, ich habe ihn halt wirklich nicht wiedererkannt, aber er mich wohl, keine Ahnung. Und ich sag, Alter, wie krass ist das denn? So, dann habe ich halt so gedacht, okay, krass, er hat irgendwas mit LKWs zu tun, dass da irgendwo die Parallelen sind, so dass wir daher so, ne? Weil es war schon krass, ich habe den seit über 20 Jahren nicht gesehen und ich gehe in so einen random Livestream rein und treffe ihn wieder. Jetzt kommt das noch krassere. Ich habe dann auf dem Autohof, wo ich das Interview mit dem Daniel geführt habe, habe ich dann nach dem Dreh zu ihm gesagt, ich sage, woher kennst du Christian überhaupt? Ich sage hier meinen ehemals besten Kumpel, mit dem ich damals vor 20 Jahren beim Sicherheitsdienst zusammengearbeitet habe. Christian und ich waren echt die besten Bros und so. Mhm. Habe ich immer, Spitzname von mir war immer Moppelchen. Und ich sage, wo hast du den Moppelchen eigentlich kennengelernt? Ich sage, das gibt's doch gar nicht, ne? Und da sagt er, du, ich kenne den auch nicht. Wir haben uns vor ein paar Tagen mal zufällig in einen Livestream getroffen. Da hat er eine Anfrage gestellt, ich habe ihn mit reingenommen. Ich kenne den sonst auch nicht. Ich so, was? Ich sage, hat der mit LKWs gar nichts zu tun? Nee, der macht was anderes. Der hat mit LKWs gar nichts zu tun. Der kam einfach durch Zufall rein. Wie krass ist dieser Zufall? Ja, das ist geil, ja. Dass er nicht mal was mit dem Daniel zu tun hatte, sondern den eine Woche davor auch durch Zufall getroffen hat. Und danach gehe ich da rein und ich treffe meinen alten Freund von über 20 Jahren in dem großen World Wide Web bei TikTok in irgendeinem Livestream random wieder. Wie geil ist das denn? Ja, das ist cool. Das ist doch vollkommen krass. Absolut. Und jetzt wollen wir demnächst... Wir haben so eine Gruppe, aber jeder ist immer so hardcore beschäftigt. Wollten wir irgendwann mal grillen, damit man sich mal wieder trifft. Ich fahre da mit dem Motorrad hin. Aber ich fand diesen Zufall fand ich wirklich zu krass. Ja. Und als dann noch rauskam, dass Daniel ihn auch nicht kannte, sondern die eine Woche vorher durch Zufall in einem Livestream gestolpert sind, wurde die Sache ja noch abstruser. Vollkommen geil. Zufälle gibt's, ne? Das ist echt Wahnsinn. Und jetzt muss ich dir hast du irgendein Thema, bevor ich hier die ganze Zeit meine Themen abarbeite? Nee, mach ruhig, geil. Mach ruhig. Also ich kann über Gott und die Welt reden und dann geht der Podcast aber 12 Stunden, das will niemand. Dann muss ich hier die Themen, ich muss euch mein Leid klagen, liebe Zuhörer. Ist ein bisschen ekelig jetzt, wenn ihr was esst, lasst es weg. Okay. Jetzt kommt die Toilettenstory. Ah, Rainer, okay. Rainer, das kannst du dir nicht ausstellen. Also die kenne ich selber nicht. Ich weiß, dass du sie erzählen wolltest, aber die kenne ich nicht. Es ist so so schlimm. Ich kann so viele Toilettenstories erzählen, aber die ist mir nun letzte Woche zugestoßen. Ich habe meiner Freundin auch erzählt, ich habe mich fast eingeschissen. Du hast dich fast eingeschissen. Gut, das ist mir jetzt noch nicht passiert. Alter, pass auf, ich, keine Ahnung. Man muss so ein bisschen auf den Magen achten mittlerweile. Ich weiß nicht, was es war. Ich war unten im Hemhofen, wurde abgeladen, hab meine Pause gemacht und bin dann auf die Rückreise. Und die dauert ungefähr 4 Stunden, 10 Minuten. Und kurz nachdem ich losgefahren bin, habe ich so gemerkt, oh, so ich könnte ja mal stallen. Ne? Schachten. Mhm. Haben wir gedacht, nee, ich fahre jetzt nicht auf irgendeine scheiß Raststätte, komm mir, ich bin Heimscheißer. Ich muss zu Hause. Weißt du, wie ich meine? Heimscheißer, ja klar. Wirklich, gib's zu, ich bin Heimscheißer. Ja, ich auch. Voll. Und da bin ich mit meinem Torso bin ich in einen Diskurs gegangen. Ich habe meinem Körper gesagt, pass auf, mein Freund. Also auch wenn du jetzt kacken möchtest, sehe ich nicht ein. Es gibt verschiedene Gründe. A, es gibt kaum Parkplätze. Wenn ich jetzt eine Raststätte anfahre, das endet in einem Geraffel. Das wird eine absolute Katastrophe. Haben wir beide keine Freude dran. Also bitte reiß dich zusammen, bis ich angekommen bin, zu Hause, und dann können wir zusammen auf den Schacht und dann freuen wir uns beide. Ich mach TikTok an und du kannst loslegen. So. So war der Plan. Mhm. So. Nun habe ich 4 Stunden, also es war zwar in den 4 Stunden war es dann mal so ein bisschen bremslig, wo ich gedacht habe, der Stift fängt an zu malen. Aber durch gutes Beckentraining und gute Atmung habe ich es geschafft. Läuft und durch gutes Becken. Ja, ich habe es geschafft. Also auch so ein bisschen hin und her bewegen und denke, oh Mann, mach nicht diesen. Und dann schon habe ich gesehen, okay, wenn wir auf DEFCON 5 gehen und die roten Alarmleuchten und diese Sirene angeht, wie weit ist der Rasthof noch entfernt? Also, so dass ich habe immer so abgeschätzt zum nächsten Rastplatz, bevor ich an dem vorbei war, wie ist jetzt gerade der Ladungszustand? Wie ist der Ladungszustand? Schaffe ich es, sollte ich diesen Rasthof nicht nehmen bis zum nächsten? So war die ganze Rückfahrt. Schweißperlen auf der Stirn, alles. So. Jetzt komme ich, also kurz vor Nordheim war es dann so, Alter, wir haben jetzt ein Problem. Und dann habe ich wieder mit meinem Torso gesprochen und habe gesagt, Houston, Alter, wir haben ein Problem. Ja, die Rakete war kurz bereit zum Starten, Mann. So, und dann habe ich mit meinem Torso geredet und habe gesagt, ja, Mann, ich steige gleich ins Auto, dann zu Hause, den letzten mit, okay, geht klar. So, ich angekommen, schnell alles zusammen und dann sind wir in den nächsten Step gegangen. Kennst du diesen Step, wie jede Bewegung kann fatal enden? Oh ja, vor allen Dingen auch schmerzhaft. Jede Bewegung. Ich habe immer so lange eingehalten, dass es wirklich weh tat. Es tat wirklich weh, aber ich musste darauf achten, dass ich mein Körper keine gerade Linie bildet. Richtig, das kenne ich. Du gehst gebückt und die Leute fragen, es war Rücken. Ich habe Rücken. Oh ja, genau. Ich durfte keine gerade Linie bilden und habe so alles so. Ich musste alles so ein bisschen schräg die Sachen rein und so kurz, hab noch schnell ausgepustet, damit mein Gegenfahrer nicht denkt, was ist denn mit ihm los? Mit letzter Kraft habe ich noch alles ausgepustet und dann kam der schwere Abstieg von dem LKW unten auf dem Boden. Also, das ist, glaube ich, wie so ein Bergabstieg. Wirklich schwer. Ja. Das ist wirklich schwer. Wirklich. Das, also, um das mal in Relation zu setzen, fragt Reinhold Messner, der zu Fuß wieder vom Mount Everest runter ist. So ja, ähnlich. Genau. Du musst so schräg keine gerade Linie bilden und dann kommst du unten an, Arschbacken zusammenkneifen, Tür zu, klick. Ja. Und dann musst du dir wirklich vorstellen, wie soll ich das beschreiben? Ich bin so im Dribbelschritt Richtung PKW gegangen. So, wie, so keine großen Schritte machen, weil sich dann vielleicht einiges öffnet. So, weißt du? Ja, genau. Und gleich kommt's, 100%. Ich weiß, was gleich kommt. Aber erzähl weiter. Nee, okay, was kommt? Sag. Den Moment, wo du gesessen hast. Pass und auf. Einfach, ja. Das kommt besser. Auf den halben Weg zum Auto merkte ich, fuck, ich schaff's nicht mehr. Kleingeld vergessen. Nee, ich schaff's nicht zum Auto. Ich schaffe es nicht zum Auto. So, dann bin ich in der Mitte stehen. Also du musst dir vorstellen, und jetzt, das soll nicht überheblich klingen, aber ich bin ja German Truck Driver, ich bin auf einem Autohof oder auf einem Rast, auf dem Autohof. Es kann sein, dass mich Leute erkennen. Ja. Jetzt stehe ich, es war 6 Uhr morgens, es war schon hell. Ich stehe mitten auf diesem Rastplatz, / Autohof, zwischen Rastplatz und meinem Auto, in der Mitte, wo LKWs an mir vorbeifahren und muss innehalten, weil ich denke, bitte nicht, wenn ich scheiß mich gleich ein. Und dann habe ich gedacht, okay, ich muss jetzt auf den Autohof, ich muss da kacken, ich schaffe es nicht. Mhm. Also habe ich kehrt gemacht, auf der Hochachse gedreht und bin wie ein alter Mann, leicht schräg nach vorne gebeugt, aber wirklich versucht, die Maskerade aufgerecht zu erhalten und habe die ganze Zeit gebeten, bitte, hoffentlich erkennt mich jetzt nicht keiner. Nicht, dass noch einer ankommt und sagt, er möchte ein Selfie haben, dann scheiße ich mich ein. Ja. So. Und jetzt kommt's, Rainer. Jetzt kommt's. Jetzt habe ich 50 Cent in meiner Tasche gehabt für diesen scheiß Automatending. Ich eingeworfen, der Bon kommt raus, der Stift, er wollte unbedingt malen. Es wurde immer kritischer. Du kennst es, umso näher du der Toilette kommst, umso schlimmer wird das. Es wird immer schlimmer. Ja. Und diese scheiß Autohof in Northeim, Toilettensituation ist eine Katastrophe. Ja. So. Immer für euch, die haben Männer, haben die nur ein Scheißhaus? Ansonsten bei einer Dusche haben die noch eine Toilette drin und bei den Frauen. Zur Not musst du bei den Frauen reinsprinten, scheißegal. Das habe ich nämlich in Northeim auch machen müssen, musste ich bei den Frauen. Aber ja, Katastrophe, dieser Autohof, ist eine Katastrophe, Sanitäranlagen. So, jetzt pass auf, ich wollte, da war jemand, der stand schon vor dem Männertoilette. Okay, ich links abgebogen Richtung Frauentoilette besetzt. Geil. Mhm. Der Stift war am Wedeln, am Malen. Ich gedacht, okay, ich gehe in die Dusche und da auch einer drinne. Einer. Jetzt wurde immer schlimmer. Die Magenkrämpfe haben mich zerfressen. Dann habe ich gedacht, okay, ich gehe jetzt in diese Herrentoilette rein. Da stand aber nur am Waschbecken der Typ und die Toilette war offen. Also das war dieses weiße Schild. Nicht zu, sondern weiß. Ja. Zum Abschließen. Rainer, jetzt kommt der Hint. Es ist weiß. Ich denke, Gott sei Dank. Heilige Anna-Maria, pack ins Rad und schenk mir eins im Traume. Ich kann kacken. Ich, die Tür aufgemacht, das Scheißhaus bis unterm Rand vollgeschissen. Oh, widerlich. Wirklich, ich schwöre es auf alles. Bis unter die Oberfläche. Kommt mir jetzt schon wieder hoch. Wasser mit Scheiß. Alles schwimmt. Ich hab's wieder vor Augen. Komplett bis oben in Folge geschissen. Selbst wenn ich wollte, ich hätte da nicht auch noch reinmachen können. Es hätte Katastrophe geendet. Der Vorteil war, dass ich mich in dem Moment so geekelt habe, dass mein Körper von DEFCON 5 auf DEFCON 4 runtergeschraubt hat. Okay, Gott sei Dank. Kein Witz. In dem Moment hat er gesagt, okay, nee, so dringend ist nicht. Lass der Zeit kalt, kriegen wir noch hin. Ja. Dann war auf einmal der Druck nicht mehr da. Ich hätte was gekotzt, weil es war so eklig. Weil der erste Blick war, ich gucke in die Schüssel, oben schwimmte alles von, weiß nicht, 15 usbekischen Truckern vorher reingehämmert. Ich also mich wieder kehrt auf die Hochachse, wieder Richtung Auto und immer noch in der Prämisse, hoffentlich erkennt mich keiner, weil ich konnte alles, aber bloß nicht mit irgendjemandem Zeit verbringen und reden. Ich in mein Auto nach Hause hab nicht in der Einfahrt geparkt, sondern vorne am Eingang aus dem Auto raus in einem Tempo, ich bin gegangen wie Louis Definet. So, weißt du, so Louis Definet, der ist auch so komisch gelaufen, immer so, ich bin wie so ein Pinguin gelaufen. Morgens früh um 6:30 Tür, ich habe die Tür nicht mehr, Haustür nicht mehr zugemacht, Dings die Tür, auf den Schacht und musste erstmal, Junge. Ja, ne? Und das war eine Erleichterung. Das war eigentlich. Und deswegen sage ich immer, wer die Vögeln geil findet, der war noch nie richtig kacken. Das ist so. Die Kirchenglocken haben sogar von dem Scheil geschlagen. Das ist so. Und dann war ich da fertig und dann musste ich erstmal mein Auto einparken. Die Nachbarn haben auch gedacht, was ist mit dem los? Ja. Ich kenn's. Ganz entspannt, so, aber dann wirklich so fast La Paloma pfeifend, so mein Hauseingang wieder raus ins Auto, die 3 Meter rückwärts. Ich konnte nicht mehr einpacken. Es ging nicht mehr. Ja, also ich weiß es. Und versuch dann mal, pass auf. wenn du eine eigene Einfahrt hast, ist es ja kein Problem. Ja. Aber die habe ich nicht. Ich muss an der Straße parken. Oh. Und wenn du richtig musst, wenn du richtig kacken musst, versuch dann mal in eine enge Parklücke reinzukommen, kriegst du nicht hin. Du kannst dich überhaupt nicht konzentrieren. Du bist mit dem Gedanken, bist du schon längst auf dem Schacht. Und dann sollst du noch ein Auto einparken. Glaub, also, das ist unsere beste Folge. Ja, das Scheißfolge. Das ist eine Scheißfolge, genau. Ja. Scheißfolge. Bitte, bitte nennen die Folge Scheißfolge. Das bitte, kriegen einfach wir hin. Nur, einfach nur ohne. Sonst schreibe ich ja immer in den Talk Nein. über. Und heute nur Folge sowieso, Scheißfolge. Genau, weil gemischtes Hack machen das auch immer so. Die suchen immer irgendein Thema raus, bla bla, und nennen dann diese Folge so. Ja. Und das hier ist einfach nur die Scheißfolge. Ja, das also. Und ich glaube, der eine oder andere, der das jetzt hier hört, der lacht sich tot. Ich glaube, die haben Tränen in den Augen. Na klar, weil ich glaube, das kennt auch fast jeder. Ich glaube, das kennt wirklich fast jeder. Ich habe mal. Ich sage, das ist ja das, was war das, die A21 ist das, wo ewig keine Raststätte kommt. Ich glaube ja, die A21 war, ich bin mir aber gerade nicht sicher. Und ich fahre da auch lang und dann kommt's los, dann geht's los. Ich denke, Junge, du musst dringend. Und das war so, dass ich unter Schmerzen ausgestiegen bin. Das hat wehgetan. Du konntest dich nicht gerade machen. Das ist echt übel. Also, hättest du dich gerade gemacht, so wie du eben schon erklärt hast, dann hättest du auch nicht aussteigen brauchen. Ja. Ich bin mal an Mahndorfer Marsch an der A27. Bin ich mal, damals hatte ich nur MP2. Ich glaube, das war der, ich glaube, ich weiß sogar noch die Nummer von dem 971 war das, genau. Bin ich draufgefahren. Und ich musste so dringend, und das war so eine öffentliche Toilette. Mhm. Egal, ich hätte den Bobbes in der Luft gehalten, wäre egal. Flakfeuer, scheißegal. Flakfeuer. Rainer, ich musste so dringend. Ich habe angehalten, die Feststellbremse, ich habe da nicht richtig gestanden, Feststellbremse rein, ich aus dem Auto mit einer Zewa-Rolle, weil du weißt ja auf den Öffentlichen, ob der nun ein Dings da hat oder nicht, weiß ich ja nicht. Und dann bin ich wie Max und Moritz mit diesen Holzklocks, bin ich über dieses Ding gesprintet. Meine Beine waren vor meinem Körper. Ja. Und ich auf dem Weg dahin wusste ich, das Ding hat nur einen Schacht. Mhm. Und so eine Urinalrille drinne. Und ich habe gedacht, okay, selbst wenn jetzt der Schacht besetzt ist, ich kacke in diese Urinalrinne. Es ging, ich hätte es nicht mehr geschafft. Ja, ja. Und ich bin rein wie ein SEK-Kommando durch die erste Tür und habe gesehen, zweite Tür weiß FBI wieder diesen Schlitz. FBI open up. Und ich in einem Schritt durch. Es war zum Glück keiner drin, der hätte gedacht, was ist mit dem los? Aber das hast du manchmal, das ist ja das Problem bei uns LKW-Fahrern, was auch so Leute sich nicht denken können, wenn du mit dem PKW bist, dann kannst du einfach mal schnell Vollgas geben, weil du einfach schnell auf Toilette musst. Wir können ja nicht schneller, das Ding gibt nicht mehr her. Nee. Oh. Aber da kann ich auch noch mit, das ist schon Jahre her, wirklich Jahre her. Ich denke so, jetzt musst du auch mal richtig kacken und fahr an so eine Raststätte ran, wo keine Toilette ist. Ja. Und es war schon fast zu spät. Also, was machst du? Ich mit meiner Zewa, übrigens auch Zewa, das ist so ein LKW-Fahrer-Ding, ne? Einfach mit der Zewa-Rolle aussteigen, da weißt du, das Kleider muss kacken. Aber was machst du dann? Du gehst in Knick, ne? Ab in ein Stück, da war so Waldstück. Ja, geht rein damit. Da. Ja. Und wie man später gesehen hat, war ich nicht der Einzige. So, das, ja. Aber, Es ist manchmal, es ist leider schlimm, dass es, es ist einfach, manchmal kommt dieses menschliche Bedürfnis, keine Ahnung, manchmal gibt es so einen Ruck im Körper, dass jeden irgendwo passiert, nur mit dem LKW kannst du halt nicht irgendwie, keine Ahnung, wie PKW-Fahrer in irgendeine Stadt oder in irgendein Dorf, in irgendeine Bäckerei kurz fragen, ob man auf Toilette gehen kann und bla bla, im LKW kannst du es einfach nicht. Nee. Und ich will damit nicht alles gut reden, wenn jetzt so Fäkalien so auf irgendwelchen Rastplätzen rumstehen oder liegen. Um Gottes Willen, mach das nicht. Also nee, das ist in den 25, 30 Jahren, die ich gefahren habe, ein einziges Mal gewesen. Genau. Es kann einfach aber auch mal passieren, bei der hohen Frequenzion, die da durchgeht, dass es denen genauso gegangen ist, wenn die, ich sag mal, dort übernachten und auf einmal musst du auf Toilette, aber du darfst noch nicht fahren. Weißt du, ich meine? Wenn du da auf irgendeinem Wald- und Wiesenparkplatz, du musst auf Toilette, aber du darfst nicht losfahren, weil du dann deine Pause unterbrichst. Ja, dann bleibt dir nichts anderes übrig, da musst du leider im Wald oder auf diesen Rastplatz irgendwo ins Gebüsch kacken. Es geht ja nicht anders, was willst du machen? Nee, juckt dir auch keinen in diesem Land. Nein, das juckt keine Sau. Nein, überhaupt nicht. Also, jetzt kann ich nur für den Schwertransport reden und da musst du mal drauf achten, Kai, vielleicht ist es dir aufgefallen, dass auf einigen Parkplätzen, wo nur Schwertransporte stehen dürfen. Die hast du bestimmt schon mal gesehen. Die gibt es ja an der A7 zuhauf. Ja. Da steht auch ein Dixi-Klo. Wenigstens zur Not ein Dixi-Klo. Ah, okay. Das ist, da werden die Schwertransportfahrer wieder ein bisschen besser behandelt, tatsächlich, als die, ich sag jetzt mal, die Normalos, die wir ja halt jetzt sind. So. Und, ist ein Skandal, dass man über so über das Grundbedürfnis macht sich, das weiß ja auch kein Mensch, ne? Nee, da macht sich keiner. Deswegen glauben auch immer so viele, wir pissen in Flaschen und kacken in Schubladen oder so. Ich habe keine Ahnung. Ja. Aber das ist nun mal nicht so, ne? Ich kenne so den ein oder anderen Fahrer tatsächlich, Kai. Also der pisst in der Flasche, ja, und sagt über Funk noch, ja, über Funk, ich pinkel jetzt in der Flasche und kurz danach macht er wohl die Scheibe runter und sagt über Funk, dass ich das alles höre, Achtung, Pissbombe, und schmeißt die Flasche raus. Okay, das geht. Ich denke, Junge, das kann doch nicht sein. Ich sag, wo bist du, in welcher Höhle bist du aufgewachsen, mein Freund? Also was ich auch schon gemacht habe, ist, wenn ich jetzt nachts geschlafen habe, bla bla, und ich musste pinkeln und die eigentliche Toilette wintermäßig war so weit weg, habe ich auch mal in eine Flasche gepinkelt, weil ich keinen Bock hatte, mich anzuziehen, zu dieser Toilette zu laufen, zu pinkeln, wieder zurück, mich auszuziehen, dann kann ich nicht mehr pennen. Ja, ich habe aber danach die Flasche nicht irgendwo hingeworfen. Nee, also in eine Flasche gepinkelt habe ich noch nicht. Ich schon. So, aber gebe ich auch zu, kein Problem. Nachts im kalten, ich weiß noch, das war irgendwo im tiefsten Bayern, weiß ich das noch, so gerade weggepennt, so 3 Stunden, 4 Stunden geschlafen und so wie du schon sagtest, wenn du dann aussteigst und ich habe mich nicht angezogen. Ich stand da, also ich habe immer in Shorts gepennt, so weiter nichts, nur Shorts. Ja, ja. Raus, die Füße voll mit Schnee und kalt. Deswegen. Und dann erstmal pinkeln und wieder rein. Und ich schwöre dir, ich habe danach nicht mehr eine Minute gepennt. Deswegen habe ich Flasche genommen. Aber ich habe die danach nicht irgendwo weggeworfen, sondern ich habe sie halt entleert und dann als Schrank wieder abgegeben. Sorry, aber es ist einfach, Mensch, sorry, das gebe ich auch offen zu. Das ist einfach, ich wollte danach einfach weiterschlafen. Das ist so. Ja, es gibt leider keine Toilette in meinem Fahrhaus oder in jedem von uns. Und dann. Nee. Ist halt nicht, viele verstehen das nicht, die keine LKW fahren. Es gibt halt nicht den Luxus, wenn man im Schlafzimmer einfach aufsteht, ins wohlgewärmte Badezimmer geht, dort pinkelt, wieder zurück sich zum alten Rochen ins Bett legt und weiterschläft. Das haben wir, das Problem. Rochen ins Bett. Das haben wir halt nicht. Wir sind bei der Stunde angekommen, bei der Scheißfolge. Oh ja, ich sehe es. 1 Stunde, 2 Minuten haben wir schon wieder voll. Freunde, schön, dass ihr da wart. Schön, dass ihr zugehört habt bis zu dieser Scheißfolge. Ja. Schön, dass ich da war. Schön, dass ich wieder weg bin. Ne? Ja, ja. Ja. Hat eine Ex-Freundin mal so gesagt, wenn Besuch kam. Schön, dass du da bist. Schön, dass du auch wieder weg bist. Ja, genau. Komm wieder, wenn du weniger Zeit hast. Ja, ja, ja. Den kannte ich doch nicht. Der ist gut. Komm wieder, wenn du weniger Zeit hast. Geil. Den merke ich mir. So wird man Freunde los, ne? Freunde. So wird, also. Oh Mann, ey. Geil. Ich finde, die Folge hat trotzdem sehr viel Spaß gemacht. Ne? Die Folge hat sehr viel Spaß. So wird es bei den Live-Folgen, Leute, ihr müsst dann live kommen. Aber wir können noch nichts weiteres sagen, weil die Dame, die das für uns managt, ist leider krank. Ja, genau, die ist krank. Ich denke, nächste Woche wird sie wieder voll mit einsteigen, Entschuldigung. Genau. Und stell dir mal vor, wir machen das Fass nochmal auf. Alter, die Leute kriegen sie nicht mehr ein. Doch, solche Geschichten erzählen wir dann. Scheißgeschichten. Scheißgeschichten von der Autobahn. Ach, leck. Ja. Und dazu so eine Feenmusik im Hintergrund. Was? So, Leute. Habt noch weiterhin eine angenehme Woche. Schön, dass ihr diesen Podcast wieder beigewohnt habt. Denkt bitte dran. Erzählt euren Freunden davon. Teilt bitte gerne dieses Podcast. Bewertet es bitte gerne auch Spotify und wo auch immer. Das wäre sehr freundlich. Und packt uns vielleicht auch auf eine Playlist oder so. Das würde uns auch supporten, wenn ihr uns gerne hört. Und wenn ihr Themenvorschläge habt, schreibt uns an. Entweder Helden der Straße Official bei Instagram oder bei mir, German Truck Driver. Oder Druckverlust. Genau. Perfekt. Kommt alles an. Mädels, das kommt alles an. Und ich bedanke mich auch für den fetten Support. Übrigens in Apple Podcasts in Deutschland auf Platz 217 im Moment. Und das ist für uns 217. Wirklich sehr gut. Ja, Platz 270. Ich habe eine E-Mail bekommen. die machen da ständig irgendwelche Statistiken. Ich kann da das, aber Wahnsinn, ne? Oder? Findest du das nicht gut? 72 von wie viel? Das weiß ich nicht, das von steht 72. Da leider nicht. Pass auf, nachher so von 219. 217 von 20. Ist egal. Wir sind aber bestimmt besser als ESC. Die Podcast vom Bundestag und so. Wir sind bestimmt besser als die Eurovision Song Contest. Wahrscheinlich. Da hätte ich auch singen können. Schlechter als den letzten Platz hätte ich auch nicht machen können. Naja. Ja, eben. Warte, ich schreibe das mal auf. ESC, können wir nächstes Mal drüber sprechen? Oh ja, das ist eine gute Idee. Da bin ich auch voll drin in dem Thema. Okay, nice. Dann machen wir es zunächst mal. Leute, wir sind raus. Euer Rainer. Richtig. Euer Kai. Gehabt euch wohl. Macht's gut. Tschüss. Ciao.